Die vollständige Entwaldung des Amazonasbeckens könnte beispielsweise im Mittleren Westen und Nordwesten der Vereinigten Staaten von Amerika zu einem Rückgang der Niederschläge führen. Modelle der Entwaldung im Kongobecken simulieren verminderte Niederschlagsmengen in Mexiko, den Vereinigten Staaten von Amerika, der arabischen Halbinsel, Südafrika sowie Süd- und Osteuropa. Die wolkenbildenden Baumkronen der tropischen Wälder sind nicht nur wegen ihrer Funktion im Wasserkreislauf von Bedeutung, sondern sie können bei der Regulation der lokalen, regionalen und globalen Temperaturen auch ganz buchstäblich als Sonnenschirme wirken. Da die Tropen einer viel stärkeren Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind als andere Teile der Erdoberfläche, kühlen Schatten und Feuchtigkeit, die von der wassergesättigten Luftschicht oberhalb dieser Wälder ausgehen, nicht nur den Erdboden unmittelbar unter ihnen, sondern sie beeinflussen auch in größerem Umfang die Temperaturverteilung auf der Erde. Dabei ist noch nicht berücksichtigt, dass die Wälder der Tropen an Land auch fast ein Viertel des weltweiten Kohlenstoffs speichern, wobei insbesondere die Wälder der Torfmoore als gewaltige Kohlenstoffsammler, Kohlenstoffsenken, dienen. Außerdem sind die tropischen Wälder für 34% der weltweiten Photosyntheseleistung verantwortlich. Würden sie verschwinden, würde nicht nur der eingefangene Kohlenstoff in die Atmosphäre freigesetzt, die Biosphäre würde auch weniger CO2 absorbieren. Insgesamt würden diese stark zunehmenden Emissionen mehr Sonnenenergie festhalten und die globale Erwärmung weiter verstärken. Die Zusammenhänge zwischen Veränderungen der Bewaldung, der Albedo, das ist der Anteil der Sonnenstrahlung, der in den Weltraum reflektiert wird und so darüber bestimmt, wie stark sich die Oberfläche erwärmt, und den Veränderungen der CO2-Konzentration sind zwar höchst kompliziert, eine Reihe von Modellstudien und unmittelbare Beobachtungen haben aber deutlich gemacht, wie sich die Abholzung auf die regionalen und globalen Temperaturen auswirken könnte. Würden die drei großen tropischen Waldgebiete vollständig verschwinden, müsste man mit einer regionalen Erwärmung zwischen 0,1 und 3,8 Grad Celsius am Amazonas, von 0,5 bis 2,5 Grad Celsius in Afrika und mit ungefähr 0,2 Grad Celsius in Südostasien rechnen. Global würde die vollständige Vernichtung der tropischen Wälder zu einem Anstieg der Durchschnittstemperaturen um bis zu 0,7 Grad führen. Ein Betrag, der doppelt so hoch wäre wie die Erwärmung seit Mitte des 19. Jahrhunderts und der verstärkten Verwendung fossiler Brennstoffe. Die Folgen wären zweifellos ein weiteres Abschmelzen des Polareises, klimatische Instabilität und das Verschwinden zahlreicher Pflanzen und Tierarten in den Tropen und darüber hinaus. Dabei ist noch nicht berücksichtigt, was wir bei der Betrachtung einiger der ersten Bäume in Kapitel 1 erfahren haben. Der größte Teil der Kohle, die seit der industriellen Revolution bereits verbrannt wurde, ist aus den ersten tropischen Wäldern der Karbonzeit entstanden. Die tropischen Wälder werden oft als Lunge der Erde bezeichnet. Zwar stimmt es nicht ganz, dass sie weltweit 20% des Sauerstoffs liefern, aber sie tragen durchaus regional und global zur Luftqualität bei. Ohne Wälder wird die Landschaft staubiger und gleichzeitig erhöht sich durch den fehlenden Beitrag zur Evapotranspiration auch die Waldbrandgefahr. Solche Wirkungen verstärken sich, wenn Entwaldung oder Austrocknung und die Abtragung von Torf in den Tropen von vornherein die Folge gezielter Brandrodung ist.